Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch, Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 5. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Meine heutigen Studiogäste sind, um der Verwechslungsgefahr vorzubeugen, wie immer in der Reihenfolge ihres Auftretens, Kurt Raubal und Daphne Ruby. Erstes Kapitel, der Beginn. Fängt nicht überall das Beste mit Krankheit an? Novalis. Der Wille zur Schachtel. Eine einfache Erwägung zeigt, dass alle Klassifikationen, die der Mensch jemals gemacht hat, willkürlich, künstlich und falsch sind. Aber eine ebenso einfache Erwägung zeigt, dass diese Klassifikationen nützlich und unentbehrlich und vor allem unvermeidlich sind, weil sie einer eingeborenen Tendenz unseres Denkens entspringen. Denn im Menschen lebt ein tiefer Wille zur Einteilung, er hat einen heftigen, ja leidenschaftlichen Hang, die Dinge abzugrenzen, einzufrieden, zu etikettieren. Das Lieblingsspielzeug vieler Kinder ist die Schachtel. Aber auch der Erwachsene trägt immer ein unsichtbares Quadratnetz mit sich herum. Die einfache und lichte Anordnung der meisten Naturprodukte, die deutliche und bestimmte Segmentierung des Tierkörpers, die regelmäßigen Knoten des Blumenstängels, gleichsam dessen Stockwerke, die scharf geschnittenen Flächen und Winkel des Kristalls, all das ist für uns ein eigentümlich erfrischender Anblick. Wir verlangen, dass ein Gedicht Strophen, ein Drama Akte, eine Symphonie Sätze, ein Buch Absätze habe, sonst fühlen wir uns sonderbar gequält, befremdet und ermüdet. Ein Antlitz, dessen Teile sich nicht kräftig und ausdrücklich gegeneinander abheben, erscheint uns unschön oder nichtssagend. Wir verehren Menschen und Völker nach dem Grad ihrer Kunst, zu stufen, zu gliedern, zu scheiden. Ja, das, was wir Kunst nennen, ist fast identisch mit dieser Fähigkeit. Die griechischen Architekten und Bildhauer sind die Lehrer der Jahrtausende geworden, weil sie Meister der Einteilung, der Proportion waren. Der Dichter Rum Dantes beruht zum Teil darauf, dass er die geheimnisvolle Welt des Jenseits durchsichtig und fassbar gemacht hat, indem er sie in klare Kreise zerlegte. Und die Aufgabe aller Wissenschaft hat ja niemals in etwas anderem bestanden, als in der übersichtlichen Parzellierung und Gruppierung der Wirklichkeit. Durch künstliche Trennung und Aufreihung macht sie die Fülle des Tatsächlichen handlich und begreiflich. Es heißt freilich, die Natur macht keine Sprünge, aber es scheint, dass ihr die Zwischenformen, durch die sie hindurch muss, nicht das Wichtigste sind, denn sie hat keine einzige von ihnen aufbewahrt, sie benutzt sie offenbar nur als Hilfslinien und Notbrücken, um zu ihrem eigentlichen Ziele zu gelangen. Den scharf gesonderten Gruppen und Reichen. Was sie will, sind die markanten Unterschiede und nicht die verwaschenen Übergänge. Oder sagen wir lieber, wir vermögen es jedenfalls nicht anders zu sehen. Was uns bei der Betrachtung eines Entwicklungsganges reizt und bewegt, ist immer jener geheimnisvolle Sprung, der fast niemals fehlt. In jeder Biografie sind es die plötzlichen Erhellungen und Verdunklungen, Wandlungen und Wendungen, Teilien und Zäsuren, die unsere Teilnahme fesseln. Das, was den Einschnitt, die Epoche macht. Kurz, wir fühlen uns nur glücklich in einer artikulierten, gestuften, interpungierten Welt. Das Recht auf Periodisierung. Dies gilt ganz besonders von allem, was einen Zeitablauf hat. Die Zeit ist vielleicht von allen Schrecklichkeiten, die den Menschen umgeben, die schrecklichste. Flüchtig und unheimlich, gestaltlos und unergründlich. Ein Schnittpunkt zwischen zwei drohenden Ungewissheiten. Einer Vergangenheit, die nicht mehr ist und trotzdem noch immer bedrückend in unser Jetzt hineinragt, und einer Zukunft, die noch nicht ist und dennoch bereits beängstigend auf unserem Heute lastet. Die Gegenwart aber fassen wir nie. Die Zeit also, unsere vornehmste und wertvollste Mitgift, gehört uns nicht. Wir wollen sie besitzen und stattdessen sind wir von ihr besessen, rastlos vorwärts gehetzt nach einem Phantom, das wir morgen nennen und das wir niemals erreichen werden. Aber gerade darum ist der Mensch unermüdlich bemüht, die Zeit zu dividieren, einzuteilen, in immer kleinere und regelmäßigere Portionen zu zerlegen. Er nimmt Luft und Sand, Wasser und Licht, alle Elemente zur Hilfe, um dieses Ziel immer vollkommener zu erreichen. Seine stärkste Sehnsucht, sein ewiger Traum ist, Chronologie in die Welt zu bringen. Haben wir die Zeit nämlich einmal schematisch und überschaubar, messbar und berechenbar gemacht, so entsteht in uns die Illusion, dass wir sie beherrschen, dass sie uns gehört. Schon der Wilde hat dafür seine rohen, einfachen Methoden. Dem antiken Menschen, der erdiger und weniger vergrübelt war als der christliche, genügte der Schatten der Sonne. Aber schon das Mittelalter erlebte die Erfindung der Uhr, und wir heutigen, in unserer nie schweigenden Lebensangst und faustischen Unrast, haben Apparate, die den 400.000. Teil einer Sekunde notieren. Und ebenso verhält es sich, wenn wir das Zeitmikroskop mit dem Zeitteleskop vertauschen und auf die weite Geschichte unseres Geschlechts blicken. Auch hier genügt uns nicht mehr die naive und sinnbildliche Einteilung der Alten in goldene, silberne, eiserne Zeitalter, sondern wir begehren genaueres, schärferes, umfassenderes. Es ist natürlich leicht, gegen alle Arten von Periodisierungen zu polemisieren und etwa zu sagen, es ist alles ein einziger großer Fluss, in langen Räumen sich vorbereitend, in langen Räumen sich auswirkend, unbegrenzbar nach beiden Richtungen wie jeder andere Fluss. Man könnte ebenso gut den Ozean in einzelne Abschnitte zerlegen. Aber tun wir dies nicht in der Tat sogar mit dem Ozean, indem wir Meridiane und Parallelkreise ziehen? Immer wieder wird uns versichert, es gebe überall in Natur und Leben nur schrittweise Übergänge, Grade und Differentiale. Aber wir hören diese subtilen Einwände, geben ihnen Recht und glauben sie nicht. Denn es gibt auf dem Grunde unseres Denkens ein Wissen, das positiver und ursprünglicher ist als alle wissenschaftlichen Erkenntnisse. Dieses angeborene, gesunde und geradlinige Wissen, das dem gemeinen Mann ebenso eigen ist wie dem echten Gelehrten, schiebt derlei posthume Weisheiten von sich und beharrt auf der Forderung, dass jeder Verlauf seinen Anfang und sein Ende, seine Ouvertüre und sein Finale haben müsse. Blicken wir auf das Leben des Individuums, das sich leichter überschauen lässt als der Werdegang der Gesamtheit, so bemerken wir, dass hier die verschwimmenden Übergänge keineswegs die Regel sind, dass vielmehr der Eintritt in ein neues Lebensalter sich meist abrupt, unvermittelt, explosiv vollzieht. Plötzlich, über Nacht, sagt das Volk, ist die Pubertät, ist die Senilität da. Vorbereitet ist sie natürlich stets, aber in die Wirklichkeit tritt sie meist in der Form eines überraschenden physiologischen Rucks. Oft ist die Auslösung auch irgendein tiefgehendes seelisches Erlebnis. Wir pflegen dann zu sagen, du bist ja auf einmal ein Mann geworden, und dies meist nur hinter dem Rücken, er ist ja auf einmal ein Greis geworden. In seinem sehr bedeutenden Werk »Der Ablauf des Lebens« sagt Wilhelm Vlies, »Plötzlichkeit eignet allen Lebensvorgängern. Sie ist fundamental. Das Kind ist plötzlich im Besitz einer neuen Artikulation. Ebenso sicher ist es, dass das Kind plötzlich die ersten Schritte macht. Geheimnisvoll wächst der Mensch im Mutterleibe, ist Wurm, Fisch, Lurch, Säugetier, und doch hat ein jeder seinen bestimmten Geburtstag, ja seine Geburtsminute. Und so kann man denn auch von der Geschichte unseres ganzen Geschlechts sagen, es gibt bestimmte Zeitpunkte, wo eine neue Art Mensch geboren wird. Nicht Tage, aber vielleicht Jahre oder doch Jahrzehnte. Die Konzeption des neuen Menschen. Aber indem wir diese Analogie etwas näher ins Auge fassen, bemerken wir sogleich einen Punkt, wo sich das Bedürfnis nach einer Korrektur geltend macht. Wann beginnt ein Menschenleben? Offenbar nicht im Augenblick der Geburt, sondern im Augenblick der Konzeption. Die verblüffenden und höchst aufschlussreichen Untersuchungen, die sich in den letzten Jahrzehnten, wiederum im Anschluss an Vlies, mit dem geheimnisvollen Phänomen der Periodizität beschäftigt haben, lassen denn auch ihre Berechnungen immer etwa 9 Monate vor der Geburt einsetzen. Dasselbe tun die Astrologen bei der Bestimmung der Nativität. Der Anfang eines neuen Geschichtsabschnitts ist also in jenen Zeitpunkt zu setzen, wo der neue Mensch konzipiert wird. Das Wort in seiner doppelten Bedeutung genommen. Eine neue Ära beginnt nicht, wenn ein großer Krieg anhebt oder aufhört, eine starke politische Umwälzung stattfindet, eine einschneidende territoriale Veränderung sich durchsetzt, sondern in dem Moment, wo eine neue Varietät der Spezies Mensch auf den Plan tritt. Denn in der Geschichte zählen nur die inneren Erlebnisse der Menschheit. Aber der unmittelbare Anstoß wird doch sehr oft von irgendeinem erschütternden äußeren Ereignis, einer allgemeinen Katastrophe ausgehen, einer großen Epidemie, einer tiefgreifenden Umlagerung der sozialen Schichtung, weit ausgebreiteten Invasionen, plötzlich wirtschaftlichen Umwertungen. Den Anfang macht also meistens irgendein großes Trauma, ein Schock, zum Beispiel die dorische Wanderung. Die Völkerwanderung, die Französische Revolution, der Dreißigjährige Krieg, der Weltkrieg. Diesem folgt eine traumatische Neurose, die der eigentliche Brutherd des Neuen ist. Durch sie wird alles umgeworfelt, zerrüttet, in einen labilen, anarchischen, chaotischen Zustand gebracht. Die Vorstellungsmassen geraten in Fluss, werden sozusagen mobilisiert. Erst später bildet sich das, was die Psychiater den psychomotorischen Überbau nennen. Jenes System von zerebralen Regulierungen, Hemmungen, Sicherungen, das einen normalen Ablauf der seelischen Funktionen garantiert. In diese Gruppe von Zeitaltern gehören alle Klassizismen. Aufgrund dieses Schemas wagen wir nun die Behauptung aufzustellen. Das Konzeptionsjahr des Menschen der Neuzeit war das Jahr 1348, das Jahr der schwarzen Pest. Die Übergangszeit. Die Neuzeit fängt also nicht dort an, wo sie in der Schule anfängt. Die dunkle Empfindung, dass die hergebrachten Bestimmungen über den Beginn der Neuzeit den wahren Sachverhalt nur sehr summarisch und oberflächlich zum Ausdruck bringen, ist übrigens immer vorhanden gewesen. Die meisten Historiker helfen sich mit einer Übergangszeit, worunter sie ungefähr das 15. Jahrhundert verstehen. Breisig führt den Begriff des späten Mittelalters ein und bestimmt dafür die Zeit von gegen 1300 bis gegen 1500. Chamberlain geht in seinen geistvollen, aber etwas einseitig orientierten Grundlagen des 19. Jahrhunderts noch weiter zurück, indem er das Erwachen der Germanen zu ihrer welthistorischen Bestimmung als Begründer einer durchaus neuen Zivilisation und einer durchaus neuen Kultur den Angelpunkt der Geschichte Europas nennt und das Jahr 1200 als den mittleren Augenblick dieses Erwachens bezeichnet. Scherer hält zwar an einem ausgehenden Mittelalter fest, beginnt aber das Kapitel über diese Periode mit den Worten: Die Geißelfahrten und die Gründung der ersten deutschen Universität stehen bedeutungsvoll am Eingang einer 300-jährigen Epoche, die bis zum Westfälischen Frieden reicht. Es ist jedoch nur natürlich, dass die naheliegende Erkenntnis eines früheren Beginns der Neuzeit den Laien viel rascher aufgegangen ist als den Fachleuten. Schon Vasari setzte die Rinascita an den Anfang des Trecento. Gustav Freytag sagt in seinen Bildern aus der deutschen Vergangenheit, die bis zum heutigen Tage noch immer die farbigste, einprägsamste und erlebteste Kulturgeschichte des deutschen Volkes sind, sieht man näher zu, so sind stillwirkende Kräfte lange geschäftig gewesen, diese großen Ereignisse hervorzubringen, welche nicht nur den Deutschen, sondern allen Völkern der Erde ihr Schicksal bestimmt haben. Von solchem Gesichtspunkt wird uns die Zeit zwischen den Hohen Staufen und dem Dreißigjährigen Kriege, die 400-jährige Periode zwischen 1254 und 1648, ein einheitlicher, geschlossener Zeitraum der deutschen Geschichte, welcher sich von der Vorzeit und Folge stark abhebt. Und Fritz Mautner gelangt in seinem Werk über den Atheismus und seine Geschichte im Abendland zu folgender Formel. Versteht man unter Mittelalter all die Jahrhunderte, in denen kirchliche Begriffe nachwirkten, so dauerte das Mittelalter sicherlich bis zum Westfälischen Frieden. Versteht man jedoch unter Mittelalter nur die Jahrhunderte einer unwidersprochenen Theokratie, dann muss man dieses Mittelalter lange vor dem Ende des 15. Jahrhunderts aufhören lassen, etwa schon 200 Jahre früher. Also, mit dem aufgehenden 16. Jahrhundert ist die Neuzeit in die Welt getreten, aber im 14. und 15. Jahrhundert ist sie entstanden, und zwar durch Krankheit. Dass nämlich Krankheit etwas Produktives ist, diese scheinbar paradoxe Erklärung müssen wir an die Spitze unserer Untersuchungen stellen. Beginn des Exkurses über den Wert der Krankheit. Jede Krankheit ist eine Betriebsstörung im Organismus. Aber nur eine sehr äußerliche Betrachtungsweise wird den Begriff der Betriebsstörung ohne weiteres unter den der Schädigung subsumieren. Auch in der Geschichte des politischen und sozialen Lebens, der Kunst, der Wissenschaft, des Glaubens sehen wir ja, dass Erschütterungen des bisherigen Gleichgewichts durchaus nicht immer unter die verderblichen Erscheinungen gerechnet werden dürfen. Vielmehr ist es klar, dass jede fruchtbare Neuerung, jede wohltätige Neubildung sich nur auf dem Wege eines Umsturzes zu vollziehen vermag, einer Disgregation der Teil- und Verschiebung des bisherigen Kräfteparallelogramms. Ein solcher Zustand muss, vom konservativen Standpunkt betrachtet, stets als krankhaft erscheinen. Die Ahnung, dass das Phänomen der Krankheit mit dem Geheimnis des Werdens eng verknüpft sei, war in der Menschheit zu allen Zeiten weit verbreitet. Der Volksinstinkt hat auf den Kranken, zumal auf den Geisteskranken, immer mit einer gewissen Scheu geblickt, die aus Furcht und Ehrfurcht gemischt war. Die Römer nannten die Epilepsie Morbus Sacer, Morbus Divinus. Die Pythia, der die Entscheidung der wichtigsten Fragen ganz Griechenlands und die Erkundung der Zukunft anvertraut war, müsste nach allem, was wir über sie wissen, in der heutigen Terminologie als hysterisches Medium bezeichnet werden. Die hohe Wertschätzung, die dem Leiden in so vielen Religionen eingeräumt wird, hat ihre Wurzel in der Überzeugung, dass es die Lebensfunktionen nicht etwa herabsetzt, sondern steigert und seinem Wissen führt, das dem Gesunden verschlossen bleibt. Die Askese ist sowohl in ihrer orientalischen wie in ihrer abendländischen Form ein Versuch, durch alle erdenklichen, schwächenden Mittel, Unterernährung, Schlafentziehung, Flagellation, Einsamkeit, sexuelle Abstinenz, den Organismus künstlich morbid zu machen und dadurch in einen höheren Zustand zu transponieren. In der Legendenschilderung sind fast alle Heiligen oder sonst von Gott ausgezeichneten Menschen mit körperlichen Minderwertigkeiten behaftet. Es ist nun die Kehrseite dieser Auffassung, dass frühere Jahrhunderte in den Hysterikerinnen Hexen erblickten, Erwählte des großen Widersachers Gottes, dem der damalige Glaube eine fast ebenso große Macht zuschrieb wie dem Schöpfer. Kurz, Überall begegnen wir der mehr oder minder deutlichen Empfindung, dass der Kranke sich in einer gesegneteren, erleuchteteren, lebensträchtigeren Verfassung befinde, dass er eine höhere Lebensform darstelle als der Gesunde. Am gesündesten ist die Amöbe. Zunächst kann es ja selbst dem philiströsesten Denken kaum zweifelhaft sein, dass jeder Mensch durch Krankheitszustände lernt. Der kranke Organismus ist unruhiger und darum lernbegieriger, empfindlicher und darum lernfähiger, ungarantierter und darum wachsamer, scharfsinniger, hellhöriger, in dauernder Gewohnheit und Nachbarschaft der Gefahr lebend und darum kühner, unbedenklicher, unternehmender, näher der Schwelle der jenseitigen Seelenzustände und darum unkörperlicher, transzendenter, vergeistigter. Wird denn überhaupt jeder Fortschritt in der Richtung der Vergeistigung im Grunde ein Krankheitsphänomen darstellt? Das letzte Mittel zur Selbsterhaltung, das die Natur erst zur Verfügung stellt, wenn die Physis nicht mehr ausreicht. Alles Höhere ist naturgemäß immer das Kränkere. Schon jede sehr hohe Kompliziertheit der Organisation hat fortwährende Gleichgewichtsstörungen zur Voraussetzung, zumindest die dauernde Gefahr solcher Störungen, also Unsicherheit, Unausgeglichenheit, Labilität. Am gesündesten ist zweifellos die Amöbe. Alles Werdende ist dekadent. Überall, wo sich Neues bildet, ist Schwäche, Krankheit, Dekadenz. Alles, was neue Keime entwickelt, befindet sich in einem scheinbaren Zustand reduzierten Lebens. Die schwangere Frau, das zahnende Kind, der mausernde Kanarienvogel. Im Frühling hat die ganze Natur etwas Neurasthenisches. Der Pithecanthropus war sicher ein Dekadent. Auch die bekannte Krankheit, die als Nervosität beschrieben wird, ist nichts anderes als eine erhöhte Perzeptibilität für Reize, eine gesteigerte Schnelligkeit der Reaktion, eine reichere und kühnere Assoziationsfähigkeit, mit einem Wort, Geist. Je höher ein Organismus entwickelt ist, desto nervöser ist er. Der Weiße ist nervöser als der Neger, der Städter nervöser als der Bauer, der moderne Mensch nervöser als der Mittelalterliche, der Dichter nervöser als der Philister. In der Tierwelt lässt sich dasselbe Verhältnis beobachten. Ein Jagdhund ist nervöser als ein Fleischerhund und dieser ist wiederum nervöser als ein Ochse. Die Hysterischen besitzen eine solche Kraft des Geistes, dass sie damit sogar die Materie kommandieren können. Sie vermögen an ihrem Körper willkürlich Geschwülste, Blutungen, Brandwunden, ja selbst Scheintod hervorzurufen und es ist nachgewiesen, dass sie oft hellsehend sind. Im verkleinerten Format wiederholt sich dies beim Neurasthenischen. Er ist scharfsehend. Er hat einfach schärfere, beweglichere, regsamere, neugierigere, weniger verschlafene Sinne. Alle landläufigen Definitionen der Neurasthenie sind nichts anderes als gehässige Umschreibungen für die physiologischen Zustände des begabten Menschen. Der Rekonvaleszent befindet sich in einer eigentümlich leichten, beschwingten, befeuerten Verfassung, gegen die völlige Genesung einen Rückschritt bedeutet. Das kommt daher, dass jede Krankheit einen heroischen Existenzkampf darstellt, eine letzte verzweifelte Kraftanstrengung, mit der der bedrohte Organismus auf fremde Insulte und Invasionen antwortet. Der Körper ist in einem kriegerischen Ausnahmezustand, in einem Stadium allgemeiner Erhebung, wo die einzelnen Zellen Energieleistungen, Vitalitätssteigerungen, Regulierungen, Reserven, Reaktionen einsetzen, die man ihnen nie zugetraut hätte. Das Problem vom Wert der Krankheit hat denn auch die Aufmerksamkeit einiger der intensivsten moderner Denker erregt. Hebbel notiert in seinen Tagebüchern: Die kranken Zustände sind übrigens dem wahren, dauernd ewigen näher, wie die sogenannten Gesunden. Novalis erklärt, die Krankheiten seien wahrscheinlich der interessanteste Reiz und Stoff unseres Nachdenkens und unserer Tätigkeit. Wir besäßen nur noch nicht die Kunst, sie zu benutzen. Könnte Krankheit nicht ein Mittel höherer Synthese sein? Und Nietzsche, der leidenschaftliche Bekämpfer der modernen Dekadenz, hat dennoch an mehreren Stellen seiner Schriften die hohe Bedeutung hervorgehoben, die die Krankheit für die Selbstzucht des Geistes besitzt, und gelangt in der Vorrede zur fröhlichen Wissenschaft zu dem Resultat. Was die Krankheit angeht, würden wir nicht fast zu fragen versucht sein, ob sie uns überhaupt entbehrlich ist? Gut, du bist hochgradig daran mitschuld, sage ich mal, dass es diese Sendereihe überhaupt gibt. Also von dir kam eigentlich die Idee, wenn ich mich recht erinnere, als wir damals gemeinsam an der Bar des Schikaneder gestanden sind. Was interessiert dich an Egon Friedell? Ich würde sagen, was fasziniert mich an Friedell? Das ist eine Fähigkeit, vernetzt zu denken. Ich meine, ich weiß das noch von meiner wissenschaftlichen Vergangenheit, das ist immer die Sehnsucht, dieses Interdisziplinäre, von einem Gebiet ins andere wie ein Rössler am Schachbrett herumzuhüpfen. Und das, finde ich, hat der Egon Friedell im kleinen Finger gehabt. Wahrscheinlich war sein Geheimnis, dass er keine Angst vor Dilettantismus gehabt hat. Er hat sich ja selber immer als Dilettant auch dargestellt und definiert, aber eben Dilettare kommt von gern haben. Ne? Und das, finde ich, das merkt man, also das habe ich auch wieder jetzt bei diesem teilweise doch auch für mich auch sperrigen Text gefunden, dass er eine unglaubliche Gabe auch hat, so einen Text aufzubereiten, dass der bekömmlicher kommt. Und und was mich fasziniert hat, also ich habe gelitten in der Schule immer unter diesem öden Geschichtsunterricht, und das war für mich so quasi diese Fulguration, wie ich weiß nicht mehr, wie ich zu dem Buch gekommen bin, irgendwann einmal halt an einem langen Unitag auf der UB oder so, ist mir dann dieses Buch irgendwie in die Hände gefallen, und das war für mich quasi auch eine Zäsur, dass Geschichte spannend und didaktisch sehr klug aufbereitet wird, und aber auch mit einem literarischen Anspruch. Also das macht für mich die Faszination von dem Friedell aus, ne? In seinem Schreiben, die Leute für, er hat ja natürlich in dieser umfangreichen Arbeit hunderttausende Themen, und ich muss sagen, er hat mich, kann mich erinnern, mich hat dann sogar interessiert, was die Leute in einer gewissen Zeit für eine Mode gehabt haben. Ne? Das hat mich meistens nicht einmal so angesprochen, aber wie er das dann gebracht hat, habe ich mir gedacht, ja, das ist ja auch wahnsinnig wichtig. Was haben die Leute überhaupt angezogen? Ne? Oder wie haben sie ausgezogen? Und also, da ist ja auch immer so eine Sinnlichkeit in seinem Schreiben und in seinen Berichten, auch natürlich dieses Genießerische, das er wahrscheinlich auch als Mensch gelebt hat, was die im Mittelalter für Gänge gehabt haben beim Essen und so. Also das hat mich von Anfang an fasziniert am Friedell. Ja, mir geht es also ähnlich. Also ich habe das Buch lange Zeit, ich habe es mit Anfang 20, glaube ich, gelesen. Es ist mir auch begegnet, ich weiß auch nicht mehr genau wie und auf welchen Wegen es mich erreicht hat, aber ich habe es in relativ kurzer Zeit damals beide Bände gelesen, und dieses Buch ist immer präsent gewesen in meinem Kopf. Es hat mir sehr viele Anregungen gegeben, es hat mir sehr viele Ideen gegeben, teilweise sind bei mir einzelne Formulierungen auch hängen geblieben. Teilweise aber auch einfach Ideen des Buches. Mhm. Und für mich war einer der Gründe, warum ich diese Sendereihe jetzt mache, diesen Text einfach wirklich einmal mir genauer wieder vorzunehmen und ihn mir auch von vielen verschiedenen Menschen vorlesen zu lassen, weil jeder findet etwas anderes darin. Und ich habe tatsächlich noch mit jedem meiner Gäste etwas Neues erfahren über den Text, obwohl ich ihn jetzt, also die Passage, die du jetzt gelesen hast, habe ich sicher schon mindestens 10-mal gelesen, bevor wir hier zur Aufnahme geschritten sind, weil ich mich auch darauf vorbereite und mir auch ein wenig überlege, wen ich für welche Stelle einlade. Ja, er arbeitet in einem dieser Text. Er arbeitet weiter und manchmal ärgere ich mich über ihn, wo ich mir denke, naja, das hättest du eigentlich in deiner Zeit schon erkennen müssen, mit deinem Hintergrund und deinem Intellekt und auch deinem Herz. Mindestens oder eigentlich noch viel, viel öfter habe ich aber eher den Eindruck, ja, ziehe meinen Hut davor, was du in deiner Zeit schon erkannt hast, Egon Friedell. Ja, was mich ja immer fasziniert ist, jetzt auch natürlich in diesem Einleitungstext, der Mann hat quasi kein Internet zur Verfügung gehabt. Also wie er an diese Quellen gekommen ist und also durch diese Zettelkästen sie da durchgewühlt hat oder durch Zeitschriften, wo ich mir immer denke, so, man sagt immer, er ist so wahrscheinlich in Wien so das letzte Universalgenie gewesen, ne? Aber das musst du dir ja auch einmal überhaupt erst aneignen, ne? Also das fasziniert mich auch an ihm, weil er natürlich für mich da etwas geschaffen hat, das für mich, ehrlich gesagt, trotz Internets unerreichbar ist, diese unglaubliche Disziplin, sich diesem also sich für dieses Buch entschieden zu haben und dann mit einem unglaublichen Kraftaufwand das dann auch umgesetzt und überhaupt fertiggestellt zu haben, ne? Also das fasziniert mich. Eines dieser Zitate, von denen ich vielleicht vorher gesprochen habe, die mir im Kopf geblieben sind, ist dieser Satz, der eigentlich eh auf der Hand liegt, den aber noch immer, glaube ich, viele Menschen nicht wirklich verinnerlicht haben, dass eben Kunst niemals vom Können käme, sondern wenn, dann verhielt es sich genau umgekehrt. Also zuerst sei immer die Kunst und aus der könne sich dann unter Umständen im besten Fall ein Können entwickeln. Das finde ich schon einen ganz enormen Denkansatz und einen völlig richtigen. Nein, das ist immer Sache, finde ich, der Perspektive. Also ich muss sagen, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, also wie Kunst entsteht. Ich glaube, die Grundlage für Kunst, ich habe es vorhin auch angesprochen, wie dieses Buch entstanden ist, ich sehe schon, dass die Grundlage von Kunst Fleiß ist, Fleiß und Disziplin. Natürlich, also funktioniert es nicht, wenn da Können, ich meine, Talent, sagen wir Talent und auch dieser genialische Input da ist, ja. Aber, also ich sehe das schon so, da gibt es ja diesen Spruch, ja, also 10% Talent, 90% Schweiß. Und ich muss sagen, ich habe noch nicht mit so viel Großen zusammengearbeitet, aber wir haben zuvor kurz bei der Einleitung über diese Totenhausproduktion gesprochen, wo ich eben das Glück hatte, mit einem mit Patrice Chéreau oder mit Pierre Boulez da irgendwie zusammenzutreffen und die bei ihrer Arbeit zu beobachten. Also der Chéreau, der rennt Kilometer auf der Bühne herum, von der ersten Probe bis zur letzten Vorstellung. Ne? Der gibt nie auf und bei einem Boulez ist das ähnlich gelagert. Natürlich haben die Anlagen, die mehr als überdurchschnittlich sind, aber sie hätten es nicht geschafft, mit diesem hohen Anspruch an sich selbst und hohem Maß auch an Selbstkritik, aber natürlich vor allem Fleiß und Disziplin. Und dann glaube ich, ob das dann Kunst ist, ich glaube immer, das ist auch eine gesellschaftliche Vereinbarung. Weil es kommt natürlich auch immer darauf an, Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ich jetzt an Kafka denke, der war ja wahnsinnig unglücklich, während er so sich mit seinen Krankheiten und mit seiner Vaterbeziehung und so herumschlagen musste und daneben eigentlich schon natürlich Weltliteratur geschaffen hat, nur hat es damals niemand erkannt. Ne? Und er hat auch große Zweifel gehabt, ob das je irgendwas wird. Also, und so viel, so ist es ja vielen Großen gegangen. Und das heißt, da hat es dann viele Jahrzehnte gebraucht und völlige Umbrüche auch der Gesellschaft, um das dann völlig anders wahrzunehmen. Also Kunst ist für mich auch immer eine Sache der Zeit und der Wahrnehmung und unter Umständen auch eine Sache der Distanz, die man dann zu diesem Kunstwerk auch hat. Höherer Wert der minderwertigen Organe. In seiner Studie über Minderwertigkeit von Organen hat Alfred Adler diese Frage zum ersten Mal in streng wissenschaftlicher Form behandelt. Als die kleine Schrift im Jahr 1907 erschien, wurde sie fast gar nicht beachtet. Und auch später hat sich ihr Verfasser in weiteren Kreisen mehr durch seine psychoanalytischen Untersuchungen bekannt gemacht, die aber nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, eine Bekämpfung, sondern viel eher eine Ergänzung der Freudschen Lehre bedeuten. Wie denn überhaupt die Menschen gut täten, statt dilettantischer und unfruchtbarer Polemik den bekannten Ausspruch Goethes über sein Verhältnis zu Schiller zu beherzigen und sich zu freuen, dass überall ein paar Kerle da sind, worüber sie streiten können. Adler geht von der experimentellen Feststellung aus, dass im menschlichen Organismus alles minderwertige Material die Tendenz hat, überwertig zu werden, nämlich auf die relativ größeren Lebensreize, denen es ausgesetzt ist, mit einer verstärkten Produktion zu reagieren. Es ist daher nicht selten der Fall, dass wir gerade die Loci minoris resistentiae zu abnormer Leistungsfähigkeit gesteigert finden. Die Ursache liegt in dem Zwange einer ständigen Übung und in der erhöhten Anpassungsfähigkeit, die die minderwertigen Organe nicht selten auszeichnet. Die Folge einer heritären Organminderwertigkeit kann in motorischer Insuffizienz bestehen, in mangelhafter Produktion der zugehörigen Drüsensekrete, in dürftigerer Ausbildung der Reflexaktionen, aber ebenso gut im Gegenteil. In motorischer Überleistung, in Hypersekretion und in Steigerung der Reflexe. Dies ist in Kürze die Entdeckung Alfred Adlers. Wenn wir sie ein wenig überdenken und versuchen, aus ihr einige einfache Folgerungen zu ziehen, so werden wir zu den überraschendsten Resultaten gelangen. Beginnen wir mit der anorganischen Natur. Dort finden wir den einfachsten und elementarsten Ausdruck des ganzen Sachverhalts in dem Gesetz von der Aktion und Reaktion. Versetze ich zum Beispiel einer Billardkugel mit Hilfe einer zweiten einen Stoß, so verhält sie sich keineswegs passiv, sondern sie stößt zurück, und zwar mit derselben Kraft, mit der sie selbst gestoßen wurde. Der Reiz des Stoßes, der Schock, hat also in ihr selbst produktive Energien freigemacht. Eine Feder, die nicht gespannt wird, verliert allmählich ihre Elastizität. Ein Hufeisenmagnet steigert seinen Magnetismus, je länger er vom Anker belastet wird. Kautschuk zerfällt, wenn er nicht gedehnt wird. Er atrophiert infolge Mangels an Reizen. Demselben Prinzip unterliegt natürlich auch die organische Materie. Ein Muskel, der nicht benutzt wird, degeneriert allmählich. Eine Erscheinung, die sich bei jedem schweren Knochenbruch beobachten lässt und unter der Bezeichnung Inaktivitätsatrophie bekannt ist. Umgekehrt hypertrophiert ein Organ, wenn es besonders stark in Anspruch genommen wird. Ein Schmied, ein Lastenträger, ein Ringer deklariert seine Beschäftigung auf den ersten Blick durch seine abnorm entwickelte Armmuskulatur. Jeder Reiz hat also die Eigenschaft, trophisch zu wirken. Und je stärker und regelmäßiger ein Organ gereizt wird, desto größer wird seine Leistungsfähigkeit sein. Gesundheit ist eine Stoffwechselerkrankung. Hieraus ergibt sich aber eben die bedeutsame Folgerung, dass ein erkranktes Organ unter Umständen weit lebensfähiger, leistungsfähiger, entwicklungsfähiger ist als ein gesundes, weil ungleich mehr Reize darauf eindringen. Die Krankheit spielt hier ganz dieselbe Rolle, die beim normalen Organismus einem außergewöhnlichen Training zukommt. Und dies gilt nicht bloß von einzelnen Organen, sondern auch vom ganzen Organismus. Zum Beispiel findet die vielbestaunte Tatsache, dass alle Arten von Künstlern, besonders Schauspieler, so lange jugendlich bleiben und in vielen Fällen ein sehr hohes Alter erreichen, hier ihre Erklärung. Sie leben in einem fast permanenten Zustand abnormer Gereiztheit und Erregung. Der Durchschnittsmensch hingegen, obgleich er zumeist viel rationeller und solider lebt, erliegt vielleicht dem natürlichen Involutionsprozess und ist, weil er ein viel starreres, stabileres System darstellt, der allgemeinen und lokalen Verkalkung weit stärker ausgesetzt. Es herrscht in seinem Kräftehaushalt kein genügend reger Betrieb. Es fehlt an fruchtbaren Reibungen, Widerständen, Polaritäten. Das Leben des Zellstaates hat nicht den richtigen Tonus. So dass man fast den paradoxen Satz aufstellen könnte, Gesundheit ist eine Stoffwechselerkrankung. Die Lernaeische Hydra. Unsere Theorie erfährt nun aber auch auf dem Gebiet der untermenschlichen Welt, das viel exakteren Beobachtungen zugänglich ist, eine Reihe von überraschenden Bestätigungen. Ich will nur ein paar Tatsachen anführen, auf die ich ganz zufällig gestoßen bin. Ihre Zahl ließe sich durch systematisches Suchen sicher bedeutend vermehren. Von der Eidechse, die bekanntlich die Fähigkeit besitzt, den abgebrochenen Schwanz wieder nachwachsen zu lassen, wird berichtet, dass das regenerierte Schwanzstück sehr oft dicker und kräftiger ist als das alte. Eine in unseren Gegenden lebende Süßwasserpolypenart hat die Eigentümlichkeit, dass sie, wenn man ihr den Kopf abschneidet, sogleich zwei neue Köpfe bildet und führt deshalb den Namen Hydra. Man sieht, wie das ja so oft bei Sagen der Fall ist, dass die Geschichte von der lernäischen Hydra einen tiefen wissenschaftlichen Sinn hat. Bei einer Gattung der Strudelwürmer, die ebenfalls in unseren Bächen vorkommt, ist es sogar möglich, durch Einschnitte mehrere Kopf- und Schwanzenden zu erzeugen. Dass man Regenwürmer und andere niedere Tiere in zahlreiche Stücke zerschneiden kann, die sich wieder zu vollständigen neuen Exemplaren ergänzen, ist allbekannt. Diese Eigenschaft wird sogar in den Dienst der Technik gestellt, indem sie zur künstlichen Vermehrung des Badeschwamms dient. In diesen Fällen führt also die Verwundung zur Entstehung neuer Individuen, wozu sonst nur die sexuelle Fortpflanzung imstande ist. An manchen Farnen fördert die Infektion mit gewissen parasitischen Pilzen eigentümliche Sprosse zutage, zum Beispiel am Saumfarn, dem sogenannten Hexenbesen. Ein anderer parasitischer Pilz bewirkt, dass jene Blüten der Lichtnelke, die durch Verkümmerung der Staubfäden eingeschlechtlich geworden sind, wieder zweigeschlechtlich werden, indem die defekten Staubblätter durch die Infektion wieder zur Ausbildung gelangen. Bei Bäumen können überhaupt alle Arten von Verletzungen wie Wurmfraß, Windbruch, Absägen einzelner Glieder, Knospenbildung zur Folge haben. Die Entstehung der Galläpfel wird durch die vergiftende Tätigkeit gewisser Insekten, Fliegen, Mücken, Wespen hervorgerufen. Diese Produkte als krankhafte Missbildungen aufzufassen, ist zumindest anfechtbar, da sie morphologisch eine große Ähnlichkeit mit Früchten besitzen und das allgemeine Gedeihen des Baumes nicht hindern. Aber es gibt sogar Milben, die an manchen Baldrianarten gefüllte Blüten erzeugen. Von hier aus wird uns die merkwürdige Tatsache verständlich, dass Grötry, der Schöpfer der komischen Oper, von dem Tage an, wo ihm ein schwerer Balken auf dem Kopf gefallen war, zu komponieren anfing, und zwar so fruchtbar, dass er über 50 Spielopern schrieb und dass Mabillon, der Begründer der wissenschaftlichen Urkundenforschung, durch eine Kopfwunde, die er litt, zum bedeutenden Gelehrten wurde. Dass sich aber selbst in den elementarsten Bausteinen alles Lebens ähnliche Vorgänge abspielen, ergibt sich in verblüffender Weise aus Ehrlichs Seitenkettentheorie. Bekanntlich nimmt Ehrlich an, dass in der Zelle sogenannte Seitenketten existieren, deren normale Funktion darin besteht, die Elemente der Nahrung aus dem Blutkreislauf aufzunehmen und in das Innere der Zelle zu leiten. Diese Seitenketten bezeichnet er als Empfänger, und nach dieser Auffassung besteht der Vorgang der Infektion darin, dass die Gifte eine größere Fähigkeit besitzen, sich mit diesen Empfängern zu verbinden. Hierdurch versperren sie den Nahrungsstoffen den Weg und führen zum Tod des Individuums. Wenn es der Zelle nicht gelingt, diese Verbindungen der Seitenkette mit dem Giftmolekül zu entfernen und neue Empfänger zu bilden. Es stellt sich nun aber die Eigentümlichkeit heraus, dass die Zelle in diesem Falle nicht nur die früheren Empfänger ersetzt, sondern einen ganz bedeutenden Überschuss an Seitenketten erzeugt. die innige Verbindung, in der die Verletzung mit der Neubildung steht und die Tatsache, dass sie das einzige physiologische Agens ist, das die Rolle der Fortpflanzung zu übernehmen vermag, legt übrigens die Frage nahe, ob die Zweigeschlechtlichkeit, die Sexualität nicht ein krankhaftes Degenerationsphänomen ist, das irgendeinmal in der Erdgeschichte an den Organismen hervorgetreten ist. Der Umstand, dass es dem amerikanischen Chemiker Jacques Loeb gelungen ist, Seeigeleier durch eine konzentrierte Salzwasserlösung zu befruchten, lässt zumindest die theoretische Möglichkeit zu, dass es einmal Formen der Fortpflanzung gegeben hat oder auf anderen Weltkörpern noch gibt, die auf das Hilfsmittel der Sexualität verzichten. Achill aus der Ferse. Der Reiz ist aber nicht der einzige Grund für die höhere Entwicklung eines minderwertigen Organs, sondern dieses wird überhaupt mehr beachtet, bewacht, mit größter Aufmerksamkeit behandelt. Es ist sozusagen das gerade wegen seiner Zurückgebliebenheit bevorzugte Mutterkind des Organismus. Daher kommt es, dass bei Menschen die natürlichen Anlagen durchaus nicht immer mit seiner späteren Entfaltung übereinstimmen. Vielmehr ist es sehr häufig, dass sich aus seiner ursprünglichen Unvollkommenheit das Gegenteil entwickelt. Wir haben es auch hier mit einer einfachen Reaktionserscheinung zu tun. Schon Adler hat darauf hingewiesen, dass Demosthenes von Geburt Stotterer war, und wir finden auch sonst, dass ein physiologischer Defekt oft den Ansporn zu späteren außerordentlichen Leistungen bildet. Leonardo und Holbein, Menzel und Lenbach waren Linkshänder. Die großen Schauspieler des Burgtheaters aus der Zeit Laubes, bis heute unerreichte Muster einer gefüllten, persönlichen, suggestiven Menschendarstellung, hatten fast alle einen Sprechfehler. Sonnenthal knödelte, Baumeister mümmelte, Lewinsky nuschelte, während sich umgekehrt beobachten lässt, dass Schauspieler mit sogenannten glänzenden Mitteln es fast niemals zu Schöpfungen von ungewöhnlichem Format und Kaliber bringen. In diesen Zusammenhang gehört vielleicht auch die merkwürdige, aber ganz unbestreitbare Erfahrungstatsache, dass großes schauspielerisches Talent sich am überzeugendsten in der Verkörperung der seelischen Ergänzung zu äußern vermag. Ist ein begabter Darsteller im Leben schüchtern und unbeholfen, so wird er am besten elegante und sichere Salonlöwen spielen. Ist er als Privatmensch wortkarg und mürrisch, so wird er auf der Bühne sprudelnde Dialektik und glänzende Laune entfalten. Ist er im Alltag eine weiche, energielose Natur, so werden ihm stählerne, herrschsüchtige, tatkräftige Charaktere am meisten liegen. Charlotte Wolter, die stärkste Heroin der letzten 50 Jahre, war kaum mittelgroß. Ebenso Matowski, einer der glaubhaftesten Darsteller überlebensgroßer Figuren. Wenn sie auf der Bühne standen, bemerkte das freilich kein Mensch. Und auch bei den Helden der Wirklichkeit zeigt sich bisweilen dasselbe Verhältnis. Die beiden gewaltigsten Krieger der frühen mitteleuropäischen Geschichte, Attila und Karl der Große, waren von gedrungener, untersetzter Gestalt. Und die beiden größten Schlachtenlenker der neuesten Zeit, Friedrich der Große und Napoleon, waren ebenfalls klein und unansehnlich gebaut. Eine ungeheure seelische Energie, ein übermächtiger Wille hatte hier aus ungünstigen körperlichen Vorbedingungen eine Kontrastwirkung geschaffen, ja vielleicht sich an ihnen erst entzündet. Wir hören auch hier von den berühmten Amoureusen, der Leis, der Nunon, der Phryne, der Pompadour und anderen, dass sie nicht eigentlich schön waren, sondern ein gewisses Etwas besaßen, das jedermann bezauberte. Dieses gewisse Etwas bestand in ihrem Charme, ihrer Liebenswürdigkeit, ihrer schillernden Geistigkeit, kurz in einer inneren Schönheit, die sie aus der mangelnden äußeren Schönheit entwickelten. Dagegen ist die typische Kritik, die man über wirklich vollkommene Beautés zu hören pflegt, dass sie fade seien und nicht dauernd zu fesseln verstünden. Es drangen eben auf sie zu wenig äußere Reize ein. Alle Welt huldigte ihnen zu widerstandslos und blindlings, und so konnten sie selber nicht genügend Reize produzieren. Man braucht sich ferner nur daran zu erinnern, dass der größte Souverän im Reiche der Schönheit, Michelangelo, abstoßend hässlich war, dass Lord Byron, der glühende Anbeter und unübertroffene Meister der vollkommenen Form, von Geburt hinkte, dass Lichtenberg, der bündigste, helleste, natürlichste Stilist der Deutschen, dessen Sätze wie Kerzen sind, nicht nur so leuchtend, sondern auch ebenso gerade gewachsen, und Kant, das Weltwunder an folgerichtigen, senkrechten, geradlinigen Denken, beide an Rückenmarksverkrümmung litten und dass Schubert, der eine Welt von Poesie tönend gemacht hat, ein dicker, kurzbeiniger Proletarier war, den die Mädchen gar nicht mochten. Und welche tiefe Symbolik liegt darin, dass der größte Musiker der Neuzeit taub war? Schon die Griechen haben diese Zusammenhänge geahnt, als sie sich den Seher stets blind dachten. Auch Homer, dieses allumspannende, sonnentrunkene und farbenklare Weltauge, ist blind. Und Achilles, der unüberwindliche, unverletzbare, hat seine Verse, die auf den tödlichen Pfeil wartet. Man könnte sagen, hier wollte der dichtende Volksgeist ausdrücken, dass auch dem siegreichsten Glück immer ein geheimer Gifttropfen beigemischt ist. Aber wie, wenn es am Ende umgekehrt gemeint wäre? Nicht, dass zu jedem Achill eine Verse gehört, wohl aber zu jeder Verse ein Achill. Dass aus der verwundbaren Stelle dem Bewusstsein der Verwundbarkeit und dem zähen heroischen Kampf gegen sie der Held geboren wird. Das wäre weniger logisch gedacht, aber vielleicht gerade darum wahrer. Das Überleben des Anpassendsten. Aus all dem ergibt sich aber auch eine völlig neue Stellung zum Darwinismus. Dieser gründet sich bekanntlich auf die zwei Prinzipien der Vererbung und der Anpassung. Was die Heredität anlangt, so lässt sich beobachten, dass gerade Minderwertigkeiten sich besonders leicht vererben. Und die Variabilität ist ganz zweifellos eine krankhafte Eigenschaft. Schon der Biologe Eimer hat in seinen Studien über die Entstehung neuer Eigenschaften an der Eidechse hervorgehoben, dass diese zunächst immer eine Krankheit bedeuten. Und der Botaniker de Vries, der Schöpfer der Mutationstheorie, betont, dass die neuen Arten gewöhnlich schwächer sind als die ursprünglichen. Sie sind oft auffallend klein, besonders empfindlich für gewisse Bodenkrankheiten, kurzgrifflig, ohne lebhafte Färbung, die Blätter wellig oder brüchig. Der Fruchtknoten wächst nicht aus, jede raue Behandlung kann die Blüten zum Abbrechen bringen. Dies kann nicht im geringsten überraschen, da erstens jede neue Eigenschaft die bisherige Ökonomie des Organismus erschüttert und einen ungewohnten, unkonsolidierten, ungarantierten Zustand erzeugt und zweitens jede Veränderung eben schon von vornherein Dekadenz zur Voraussetzung hat. Die Sinnesorgane der Lebewesen sind ja nichts anderes als ebenso viele Formen, mit denen sie auf die Reize der Außenwelt antworten. Erhöhte Reizbarkeit, etwa das, was die Psychiater reizbare Schwäche nennen, ist also die Ursache für die Entstehung neuer Artmerkmale. In dem Augenblick, wo sich an irgendeiner Stelle der belebten Materie eine krankhafte, bisher noch nicht dagewesene Empfindlichkeit für Licht entwickelte, entstand der erste Pigmentfleck und damit der Anfang des Sehvermögens. Je dekadenter die Hautoberfläche eines Organismus ist, einen desto feineren Tastsinn und Temperatursinn wird sie entwickeln. Und wenn wir schon genug reizbar für elektrische Schwingungen wären, so würden wir bereits ein Organ besitzen, das ebenso aufnahmefähig wäre wie ein Marconi-Apparat. Nur ein ganz degenerierter Affe kann auf die Idee gekommen sein, aufrecht zu schreiten und nicht mehr bequem auf allen Vieren zu gehen. Nur ganz minderwertige Affenmenschen, die offenbar nicht mehr genug Kraft und Kühnheit besaßen, um sich durch ein System starker drohender Gebärden zu verständigen, können zu dem Surrogat der Lautsprache gegriffen haben. Und überhaupt alles, wodurch sich der Mensch von seinen Tierahnen unterscheidet, verdankt er dem Umstand, dass er, das Stiefkind der Natur, und mit sehr wenig leistungsfähigen physischen Waffen ausgerüstet ist, und so schuf er sich die Waffe des Verstandes, der sich an die Vergangenheit zurückerinnert und die Zukunft vorausrechnet. Er fand die Wissenschaft, die lichte Ordnung ins Dasein bringt, die Kunst, die ihn über Hässlichkeit und Feindseligkeit der Realität hinwegtröstet, die Philosophie, die seinen Leiden und Fehlschlägen einen Sinn gibt, lauter Dekadenzschöpfungen. Die normalen Organismen und deren Organe reagieren sozusagen philiströser, konservativer auf die Reize der Außenwelt. Sie geben ihnen konventionelle Antworten. Die Empfangsapparate, deren neue Varietät funktionieren, origineller, revolutioneller, charakterloser, anpassungsfähiger. Sie geben infolge ihrer feineren Empfindlichkeit für Reiznuancen individuelle Antworten. Neue Varietäten sind nichts anderes als die unter den bisherigen Bedingungen nicht mehr lebensfähigen Alten. Im Struggle for Life siegt nicht der tüchtigste, das heißt der stumpfeste, roheste, gedankenloseste Organismus, wie jene Philister- und Kaufmannsphilosophie uns glauben machen will, sondern der gefährdetste, labileste, geistigste. Nicht das Überleben des Passendsten ist das auslesende Prinzip der Entwicklung, sondern das Überleben des Unpassendsten. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss jedoch betont werden, obgleich es sich eigentlich aus der Natur der Sache von selbst ergibt, dass natürlich nicht jeder minderwertige Organismus ein Träger der Evolution ist. Viele leiden an einer echten Minderwertigkeit. Das heißt, sie sind einfach nicht lebensfähig. Andere tragen zwar die Möglichkeit einer höheren Organisation in sich, vermögen sie aber nicht zu realisieren. Sie sind die Märtyrer der Entwicklung, die Avantgarde, die fällt. Der Vormarsch geht über sie hinweg. Abnorme Reizbarkeit kann eben gerade so gut zu Atrophie führen wie zu Hypertrophie. Also nicht jeder Minderwertige ist eine höhere Lebensform, aber jede höhere Lebensform ist minderwertig. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Kurt Raubal und Daphne Ruby. Die nächste Ausgabe dieser Reihe können Sie Donnerstag, den 25.12.2008, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.